Jedermann weiß, die zwei laufen heiß, die braten sich aus und erstarren zu Eis. Die tauen sich auf und wärmen sich an und werden grau, das ist der Preis. Ist tot, der Tag läuft sich tot, sie schmoren im Tiegel, der Abend tut Not. Sie wischt ihm behutsam den Schweiß aus der Stirn, doch er bläst ihr böses Zeugs ins Gehirn. Es nicht mehr, es klang viel zu alt. Sie schmiert ihm das ranzige Zeugs ins Gesicht, viel zu oft ausgebraten, das mag er nicht. Immer die alten Geschichten, so oder so. Kind. Sie bläst in die Flamme, der Tiegel glüht rot, sie stürzen zu Boden und liegen wie tot. Und sie umarmen sich, so oder so. Kein Grund zum Pessimismus.